Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit Kostbarkeiten aus dem Kuriositätenkabinett. Bis 3 Uhr gibt's Kunst, Klamauk und Krach. Am Mikrofon ist Michael Frank. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous interpréter une chanson de ma composition. Oui, parce que je compose à mes moments perdus. Oui, cette chanson m'a été inspirée par un tableau surréaliste. Vous savez, un de ces tableaux très modernes où l'on ne comprend rien du tout, là, vous savez? Celui-là était vraiment magnifique. Il était tout noir, on ne voyait rien du tout. Et ça s'intitulait « La nuit dans l'ombre ». Alors j'ai tout de suite été inspiré, évidemment. Et j'ai fait une chanson, j'ai intitulé « I ». « I », pas plus, pas moins. « I » veut dire exactement ce que vous voudrez. Par exemple, « J'aime les choux-fleurs à moustache », ou bien « Il neige au printemps », ou encore « Le roquefort est le roi des champagnes ». Enfin, ce que vous voudrez, vous voyez, je ne suis pas difficile. Je vous demande beaucoup de silence parce que j'ai mis tout mon sentiment dans cette chanson, dont les paroles. Et la musique. Alors je voudrais que vous vous rappeliez que le titre de la chanson est I, pas plus, pas moins. Merci, en voiture. Je me rappelle plus les paroles là. Ah bah oui. C'était si simple. Excusez-moi, téléphone. Allô? C'est toi, Robert? Oui, Robert. Non, Robert. Oui, comment, Robert? Ah, bien. Bien, Robert. Au revoir, Robert. C'était Lucien. Oh, c'est Jornia. Oh, c'est Lucien. Oh, c'est Sébastien. Vous rappelez? Henri Salvador eröffnete gerade die Soundcheck-Kuriositäten-Revue hier im Deutschlandfunk. Zu hören war gerade das Chanson Surrealiste, eine Co-Komposition von Henri Salvador und Boris Vian. Bevor Henri Salvador die Mischung aus Skatgesang und Ulk vorträgt, verkündet er, das Lied trage den Titel I. Nicht mehr und nicht weniger I. Von einem unverständlichen surrealistischen Gemälde inspiriert sei es, ganz schwarz sei dieses Bild und demzufolge könne das Lied auch alles bedeuten, was man gerade hinein- oder herauslesen wolle. Während des Liedes klingelt dann ein Telefon, der Sänger unterhält sich kurz mit dem Anrufer, den er mit Robert anspricht, nur um gleich darauf das Publikum davon in Kenntnis zu setzen, dass das am Ende der Leitung gerade Lucien gewesen sei. Erschienen ist das Chanson Surrealiste von Henri Salvador 1948. Letztes Jahr wurde es auf einer Billigpreiskompilation des Hamburger Membranlabels wieder veröffentlicht. Boris Vian, Je suis Snob heißt die unterhaltsame Sammlung. Das Kuriositätenkabinett, aus dem die Musik der heutigen Soundcheck-Folge kommt, bewahrt alle möglichen Musikarten auf, vor allem Klamauk, Krach und Kunst. Das älteste Stück wurde 1931 aufgenommen, das neueste wird erst in 10 Tagen auf Platte veröffentlicht. Anders als bei dem landläufigen Kuriositätenkabinett geht es hier nicht um Dinge, die von oben herab als belächelnswerte Kleinigkeiten in die Schubladen eingeordnet werden. Kuriosität meint zumindest in den nächsten beiden Stunden etwas Wundersames, Kurioses, das Staunen macht, neugierig, vielleicht den Kopf schütteln lässt und manchmal hoffentlich auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. In den nächsten beiden Nummern geht es um Spiele, zuerst um Geldspiele in Casinos und Spielhöllen und danach um die typischen Klänge von Spielautomaten und oder Computerspielen. Urheber des ersten Stückes ist Philip Bimstein. Während der 80er Jahre war er der Frontmann einer New Wave Band mit dem schönen Wortspielnamen Fill in the Blanks. Später war er ökobewusster Bürgermeister der Stadt Springdale im Staate Utah. Und seit einiger Zeit komponiert er Musik aus ungewöhnlichen Samples. Neben dem Klang von Bass, Klarinett und Co. sind gleich Samples aus der Welt des Casinos zu hören. Die Stimme, die zu hören sein wird, ist nicht die von Philip Beamstein, sondern von einem echten Las Vegas-Croupier, Tom Martinet. Der erklärt gleich den Grund, weshalb die Leute ins Casino kommen, um zu essen, zu trinken, zu spielen und um Sex zu haben. Von Philip Beamsteins Projekt Casino, jetzt Eat, Drink, Gamble, Sex. When people come to gamble, they come to eat, to drink, to gamble, and to have sex. Eat, drink, gamble, sex. Eat, drink, gamble, sex. Eat, drink, gamble. Eat, drink, gamble. Eat, drink, gamble, sex. This is simply a stylized form of living. I think it's very stimulating. Eat, drink, gamble. It's a tremendous feeling. Oh, oh, oh, oh. Gamblers, for some reason, think that they can win. Over the long run, everybody loses. Eat, drink, gamble. Unless you're cheating. Get that cash and get out the door before it means anything in a gambling joint. I'm constantly amazed at how much money people lose, and they make no attempt to steal it back or to grab it and run. There are no time clocks in casinos. Basically, you don't want people to know whether it's day or night. They get lost. You watch people like at the slot machines. They're in another world. They're all their own. There's a fascination. Fascination. Fascination. Fascination. Fascination. Fascination. Fascination. Fascination. Fascination. Fascination. I think it's very stimulating. It's a tremendous feeling. Eat, drink, gamble, sex. Eat, drink, gamble. Eat, drink, gamble. Eat, drink, gamble. Sex. Ha ha ha! Game over. Produzent Code 9 und der Vokalist The Space Ape aus London mit einem Track aus ihrem letztjährigen Debütalbum Memories of the Future. Die Erinnerungen an die Zukunft werden dem Genre Dubstep zugeordnet, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Dub und entschleunigtem Two-Step-Maschinenbeats. Der Minimalismus von Code 9 und The Space Ape hat Methode. Bei der Nummer gerade liefert gerade noch die supertiefe Basslinie einen Bewegungsimpuls. Seltsam knisternde Statikwolken schweben durch den Raum, ein leichtes, undefinierbares Rauschen ist zu hören. Und The Space Ape flüstert mit Karibik-Akzent einen Text, von dem ich gerade mal einen Zweizeiler verstehe. Ich habe versucht, eure Sprache zu erlernen, aber ich hab's nur bis zur Umgangssprache gebracht. In einer Albumkritik des englischen Magazins Wire schrieb Steve Barker, Space Apes Texte handelten von den übersättigenden Krankheiten, die von den verschiedenen kulturellen Suchtphänomenen heutzutage ausgelöst werden, von dem Chaos und Energieverlust des Großstadtlebens und von den Köpfen, die von der Überdosis ungefilterter Information beschädigt werden. Vor Code 9 and the Space Ape anno 2006 gab's zwei Darstellungen aus der Welt der Spiele. Zuerst Philipp Beamsteins Casino-Projekt mit Eat, Drink, Gamble, Sex, ebenfalls von 2006, und in der Mitte der Trilogie das Krakauer Motion Trio mit Game Over. Der Track wurde 2005 aufgenommen und erschien noch im selben Jahr auf dem Album PlayStation des Motion Trios. ein unbedingt hörenswertes Album, auf dem das polnische Akkordeontrio unter anderem noch andere programmmusikalische Highlights liefert, unter anderem die Darstellung eines UFOs, eines Helikopters, einer Fliege und eines gelben Trabants, alles mit drei Akkordeons. Kuriositäten aus Kunst, Klamauk und Krach gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. We'll be right back. zweimal Stilkollisionen von zwei hyperexakt spielenden Kleinensembles. Zuerst ein Wechselbad aus Gitarrenfeedback, knüppelnden Speed-Metal-Unisono-Riffs und echolastigem Dub-Groove. Das alles live eingespielt, ohne Hilfe vom Mixer in der Halle. Von einem Trio mit dem wenig überraschenden Namen Dub-Trio. Stu Brooks, Bass, D.P. Holmes, Gitarre und Joe Tomino, Schlagzeug. Zu hören war das Eröffnungsstück ihres inzwischen dritten Albums. Wie gesagt, eine Live-Platte. Sie trägt den wunderbaren Titel Entspannt euch mal und lasst andere auch leben. Cool out and coexist. Die Musiker des Dub-Trios bilden auch das rhythmische Rückgrat von einem der Zirkusmusik und Prog-Rock à la King Crimson. Die CD von Happy Family erschien bereits 1997 bei dem US-amerikanischen Label Cuneiform. Der nächste Song dieser Soundcheck-Revue mit kurioser Musik zwischen Klamauk, Krach und Kunst kommt wieder aus den USA. Das Gesangsquartett The Four Freshmen ist vielleicht noch einigen als eine der Inspirationsquellen von Brian Wilson und den Beach Boys in Erinnerung. Im nächsten Song geht es um die Four Freshmen und um die Wirkung ihrer Musik. Der Song heißt einfach The Four Freshmen, die Interpreten heißen Faxed House. Zum besseren Verständnis hier kurz der Text der Nummer in deutscher Übersetzung. Sie kamen aus Indiana, sangen vierstimmige Harmonien, sie spielten auch selber Saxophon und waren die Ersten, die eine LP mit einem durchgehenden Thema aufnahmen. Als ich versuchte, mit der Klebstoffschnüffelei aufzuhören, beruhigte ihre Musik mein geschwollenes Gehirn. Wenn ich im Leben vorwärts kommen will, muss ich zeigen, dass ich meinen Horizont erweitert habe. Ich bewundere die Four Freshmen. Ich habe mir ihre Gesichter auf meine Lederjacke gestanzt. Ich bewundere die Four Freshmen. Als sie letztes Jahr nach Reno kamen, ließen mich meine Eltern von zu Hause weg, damit ich mir ihre Show ansehen konnte. Sie waren ja selber Fans von ihnen und stolz auf meine neue Vielseitigkeit. Aber es gab nur noch einen Freshman. Die anderen hatten die Band verlassen und waren gestorben. Ich wirke wirklich wie ein körperliches und seelisches Wrack, aber innen drin bin ich ein sensibler Mann. Faxed House mit The Four Freshmen. was this guy who was a regular guy who lived a regular life. Got up 7:30 every morning, had the same breakfast, kissed the same wife goodbye every morning, went to the same office, came home. This he did Monday through Friday. On Saturdays, he played with the children, did handiwork around the house. Sundays, he took the family out in the station wagon to the suburbs. And there they looked at the houses and the trees, the billboards, the gasoline stations, and the railroad crossings. And his life might have gone on like this forever. Except one night, something strange happened to him. You see, he went to bed at 10:30, and some of his friends stayed up later. And one of them, closing up a place that closed at 2 in the morning, decided to call this regular liver and said, "What time is it?" on the telephone. Well, he woke up and he said, "Who's this? Who's this? It's 2 o'clock in the morning. It's no time to call. Why?" But the practical joker called every night, 2 o'clock in the morning. He did this for 2 weeks. Friend cajoled, said, "Who is it? Stop." Finally, after 2 weeks, the practical joker lost interest in the joke and did stop. Then came 2 o'clock, and the phone didn't ring. So he woke up. Why isn't the phone ringing? He discovered that the only way that he could go back to sleep was to say, "What time is it?" Look at his watch and say, 2 o'clock. Then he could sleep. He did this a couple of nights, until he began to think, "It's 2 o'clock where I am. What time is it in New York? Or in Hollywood? Or in London? Or in Hong Kong? In Cairo?" He didn't know. So the next day he went out and he bought himself some clocks. He got clocks from all over, and he put them all over the walls, and the time was there. He knew what time it was everywhere that counted. And this made him feel comfortable. He became so interested in time that he got little egg timers and gave them away as presents. He read about time in books, sidereal time. Time way out in the universe. He knew what time it was in Arcturus and the Pleiades and the Milky Way. One night, though, at 2 o'clock in the morning, the light wouldn't go on. The fuse had blown. But suddenly he realized he knew what time it was without even looking. Not only in the important cities of this world, but in the entire universe. And naturally, he began to brag a little the next day. He told people, "I know what time it is." And they tested him. And he did know. The administration had changed at this particular time, and they wanted to save money. So they got rid of all their astronomers, all their telescopes, their weights and measures, and they put this man in Washington in a little room where he sits to this day, simply saying, "Beep, the time now is..." Thank you. Soundcheck vom Deutschlandfunk hat heute das Kuriositätenkabinett die Türen weit geöffnet. Das war gerade etwas Kontrastprogramm mit Faxed House und Ken Nordin, beide aus den USA, und zum Schluss dieser Trilogie das Melonius-Quartett aus Frankreich. Bei dem Song von Faxed Head anno 2001 ging es um die Four Freshmen. Ken Nordin erzählte 1957 die halb komisch, halb surreale Geschichte von jemandem, dessen normales Leben völlig aus den Fugen gerät, weil sich jemand den Scherz erlaubt, ihn 2 Wochen lang mitten in der Nacht anzurufen, um nach der Uhrzeit zu fragen. Immer um Punkt 2 Uhr nachts. Als die Belästigung aufhört, hat sich der Geplagte so an die Unterbrechung des Schlafes gewöhnt, dass er nur wieder einschlafen kann, wenn er sagt, es ist 2 Uhr. Und dann beginnt er sich zu fragen, wie spät es wohl gerade an anderen Orten der Erde ist. Er kauft sich tonnenweise Uhren, stellt sie nachts an den verschiedenen Zeitzonen genau ein und irgendwann hat er so ein tolles Zeitgefühl, dass er noch nicht mal mehr Uhren braucht, um die Zeit zu sagen. Da die Regierung inzwischen gewechselt hat in Washington und man sparen will, wird er in Washington engagiert und dort sitzt er Tag aus, Tag ein und sagt, beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es. Ken Nordins Geschichte wurde kongenial von der Fred Katz Group begleitet. Zu hören ist sie auf der wunderbaren LP World Jazz aus dem Jahr 1957. Mehr von dieser Platte in der zweiten Soundcheck-Stunde ab 2.05 Uhr. Das Melonius-Quartett zelebrierte schließlich eine der bekannteren Jazz-Rock-Nummern von Frank Zappa. King Kong heißt das Stück. Das Melonius-Quartett spielt auf verschiedenen Mandolinen. 2 entsprechen etwa den Geigen im Streichquartett. Eine Mandoline übernimmt die Rolle der Bratsche und eine deutlich größere Mandoline, ein sogenanntes Mandoloncello, spielt den Part des Bassinstruments des Streichquartetts. Den Part spielt sonst das Violoncello. 1998 veröffentlichte das Melonius-Quartett eine Sammlung von Coverversionen im Mandolinengewand, meistens Stücke von klassischen Komponisten wie Jacques Ibert oder Darius Milhaud. Au Sud de la Mandoline, im Süden der Mandoline, nannten sie die Sammlung und daraus kam gerade die Zappa-Nummer King Kong. Bleiben wir noch eine Weile bei Musik mit besonderen Klängen. Vor 3 Jahren erschien eine andere CD des Melonius-Quartetts. Diese war fast ausschließlich der Musik des französischen Komponisten Erik Satie gewidmet. Er lebte von 1866 bis 1925. Sein wohl bekanntestes Werk sind die 3 Gymnopädien für Klavier. Eines der letzten Werke Erik Satis war die Orchestermusik zu dem Ballett Parade. In der Partitur tauchten für die damalige Zeit unerhört auch Geräusche auf. Pistolen wurden abgefeuert, ein Glücksrad drehte sich, Sirenen erklangen und noch ein anderes Instrument, das ursprünglich nicht als Musikinstrument gedacht war. Thank you. Schreibmaschine als besondere Klangzutat. Zuerst mit dem Melonius-Quartett aus Frankreich, das ein ursprünglich für Orchester und Schreibmaschine komponiertes Stück von Erik Satie spielte, und danach gab es eine Komposition von Leroy Anderson, die er 1950 für das Boston Pops Orchestra geschrieben hatte. International bekannt wurde die Nummer, als sie in einem Film von Jerry Lewis an der Schreibmaschine aufgeführt wurde. Noch etwas älter ist die nächste Musik. Der Tonfilm war noch nicht allzu lange erfunden, da erschien ein Song über jemanden, der als Geräuschemacher bei Filmproduktionen arbeitet. Die Bonzo Dog Duda Band haben die Nummer in den 60er Jahren gecovert. Hier ist das Original von 1931. Albert Whelan mit My Brother Makes the Noises for the Talkies. Do you hear that? That's my brother. He makes the noises for the talkies. Listen. Now this is what I hear when I'm in bed. A bang, a rattle, like thunder overhead. Then cats meow and dogs bow wow. The only sleep I'll get is when I'm dead. A shot goes crack, a gale starts blowing, a duck goes quack, a cock starts crowing. Though you may think I'm kidding you, yet what I say is true. Just listen, I'll explain to you. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. If you've forgotten what a parrot's squawk is, our bill can illustrate that squawk to you. He does the noise escaping from liners leaving dock. He'll fake a razor scraping or else a cuckoo clock. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. Now I'll show you how good my brother is. You just listen while he makes the noises. It was a beautiful day. Georgie arrived on his bicycle. So Mary ran to meet him. And then they kissed. 3 weeks later, they get married. Listen to the wedding bells. 2 years later, glorious peace and quiet in the home. Then Mary's mother arrives and got a warm welcome. Who asked you to come and stay here? Don't you speak to me like that? Yes, I will. Mind your own business. Get out. And so they all live very happily ever after. Gotcha. Good night, everybody. He'll imitate a setter, a pheasant or a grouse. What is even better is his noise for Mickey Mouse. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. La da da da. La da da da. It's true, you got me, and baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. Well, I don't know, we ain't got no plot. Still, I'm sure of all the love we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. When I'm sad, you're a clown. When I get scared, you're always around. Some people say your hair's too long. I don't So put your little hand in mine. Ain't no mountain or valley we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. Some people say you're with you I can't go wrong. So put your little hand in my heart. Ain't no mountain or valley we can climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. Unverkennbar, Tiny Tim mit seiner virtuosen Aneignung von Sonny and Cher's I Got You Babe, ein Live-Mitschnitt aus der Royal Albert Hall von 1968. Los ging diese Klamauk-Dublette mit Albert Whelan's My Brother Makes the Noises for the Talkies aus dem Jahr 1931, zu finden auf einer CD des Münchner Tricont-Labels mit lauter Schellack-Raritäten aus dem Archiv des verstorbenen DJs John Peel. Die erste Soundcheck-Stunde aus dem Kuriositätenkabinett ist fast zu Ende, bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr, jetzt aber noch Gelegenheit, anderen ungewöhnlichen Klängen zu lauschen. Colleen alias Cecil Schott spielt auf den Klanglamellen von aufziehbaren Spieldosen. Thank you.